Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kleiner Cast, der Kleiner 3 Podcast. Im neuen Jahr haben wir wieder ganz viele wichtige und tolle Herzensthemen für euch parat und heute ein ganz besonderes oder eins, das mir schon sehr lange am Herzen liegt und wo ich glaube, dass wir im letzten Jahr da noch nicht genug drüber gemacht haben. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute einen Gast haben, der uns ganz viel noch dazu sagen kann. Und zwar ist der Martin Gommel zu Gast. Hallo. Hallo. Vielleicht kurz dazu, wie es dazu gekommen ist, dass Martin heute zu Gast ist. Vielleicht, das können wir auch nochmal als den Link raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann hat Johnny von Spreeblick mal deine Arbeit vorgestellt. Weißt du noch, wann das war? Spätsommer, Sommer, Frühjahr. Letztes Jahr. 2015. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann. Ja. Und ja, zwar geht es darum, dass du Fotograf bist und eben geflüchtete Menschen porträtierst, also im wahrsten Sinne des Wortes einmal mit Fotos und eben aber auch immer noch ihre einzelnen Geschichten vorstellst. Und jedenfalls bin ich damals auf dich gestoßen und habe dann auch angefangen, deinem Tumblr zu folgen und fand das Projekt einfach sehr, sehr, sehr, sehr gut und wichtig. Und irgendwann sind wir uns auch auf Twitter gefolgt. Ich weiß nicht auch nicht mehr wann, aber auf jeden Fall war das dann so, genau, wie das halt so ist in diesem Internet. Ja. Und dann war ich letztes Jahr mit meiner letzten Lesung tatsächlich in Karlsruhe, wo du ja auch wohnst. Und da haben wir uns dann offline getroffen und haben festgestellt, so hey, eigentlich wäre es ja toll, wenn wir dazu auch mal einen Podcast machen. Mhm. Und einfach das, was du alles gerade so an Projekten hast und was dich da so umtreibt, da noch mal ein bisschen genauer vorstellen können. Und tada, jetzt sind wir hier. Genau. So schnell kann es gehen. Genau. Vielleicht erzähl doch erstmal so ein bisschen von dir, für Leute, die jetzt eben noch nicht, wie ich, natürlich deine Arbeit kennen, so was hast du da bisher so gemacht? Wie bist du zu diesem ganzen Fotografie-Thema und dann nochmal speziell zu diesem Aspekt Geflüchtete porträtieren gekommen? Also ich fotografiere seit 10 Jahren, habe auch vor 10 Jahren meinen Blog, was heute ein Magazin ist, gegründet, querfeldein. Habe angefangen mit Landschaftsfotografie, habe irgendwann Hochzeitsfotografie gemacht, also auch damit auch Geld verdient. Das ist auch so ein Klassiker, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. habe so alles Mögliche gemacht, habe auch Menschen auf der Straße fotografiert, in der Öffentlichkeit, alles Mögliche gemacht und bin aber ausgebildeter Jugend- und Heimerzieher. Das heißt, das Soziale ist mir so ein bisschen auch in die Wiege gelegt, auch von meinen Eltern. Und ich hatte eigentlich schon lange vor, mal was, weiß nicht, Soziales zu machen mit der Fotografie und habe dann letztes Jahr, 2014, war ich krank und habe viel Zeit gehabt und habe Nachrichten gelesen und da kam das Thema halt Geflüchtete auf. Hm. Pegida hat angefangen zu demonstrieren. Hm. Und ich habe gedacht, okay, also wenn dann jetzt. Und ich weiß, wo bei uns die Erstaufnahmestelle ist und habe dann so einen Entschluss gefasst und habe gesagt, da gehe ich hin und habe mit meiner Frau gesprochen, die hat dann gemeint, ja, dann sagt ihnen doch erstmal herzlich willkommen in Deutschland. Mhm. Und sie ist, so hieß dann mein Projekt auch lange Zeit. Und ich bin dann zur Erstaufnahmestelle hin und habe dann Menschen angesprochen dort und habe gesagt, hallo, wer seid ihr? Wie geht's euch? Warum müsst ihr hier anstehen? Warum seid ihr hierher gekommen? Und so weiter und so fort. Ja, habe die Menschen porträtiert, habe dann am Anfang noch auf Englisch geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, dass mich die Geschichten von den Menschen sehr mitnehmen beziehungsweise mir wichtig werden. Da ist mir auch klar geworden, ich will nicht nur Fotos machen, sondern ich möchte auch über die Menschen schreiben, über das, was wie die Menschen mir begegnen, was ich dabei empfunden habe, was die Geschichten sind. Und das ist zu so einem Mix geworden, den ich immer noch verfolge. Also dass ich zum einen aus meiner Sicht schreibe, zum anderen auch die Fotos mache. Und ja, ich mache das mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern ich war auch im Kosovo eine Woche, war auf Sizilien, wo auch viele Geflüchtete ankommen. Jetzt war ich vor kurzem auf Lesbos, auf der griechischen Insel. Und war das jetzt alles 2015 auch? Das war alles 2015. Wow, genau. Warst ja auch echt viel unterwegs dann, ja. Genau. Und ja, und jetzt bin ich hier. Lageso, genau. Ja, Lageso, ja. Landesamt für Gesundheit und Soziales, genau. Ist ja, ja mittlerweile eine, ja, aber wahrscheinlich durchaus bekannte Abkürzung für das, was in Berlin als nicht haltbare Situation für geflüchtete Menschen so passiert. Genau. Ja, genau. Ja, aber ich fand ja bei deinem Projekt eben besonders schön und also ich glaube, das ist auch das Wichtigste daran, so dass wirklich auch wieder die Menschen als Individuen wahrnehmbar werden und nicht diese große Masse, also genau. Wo ja dann auch immer diese furchtbar verzerrenden Bilder von Flut und Welle und was es da nicht alles gibt, benutzt werden und Menschen komplett dahinter verschwinden. Also gerade auch mit dem, was sie an Trauma erlebt haben. Genau. Aber eben auch an dem, was sie an Wünschen für ihr Leben hier haben oder überhaupt, ja, was sie bisher so in ihrem Leben angetrieben hat. Mhm. Und das finde ich ganz gut, dass du das so hervorhebst oder dass das dann mit deinem Projekt auch wieder sichtbar wird. Ja, das ist auch was mich lange auch echt oder immer noch nervt, ist, dass das eigentlich fast nicht vorkommt. Also in der Diskussion, egal wo, also seien es die großen Medien, seien es kleine, seien es Fernseh, Talkshows, man sieht nur Geflüchtete. Also wir sprechen über Geflüchtete die ganze Zeit und meistens halt in sehr abstrakten Metaphern, die ja von Statistiken dann untermalt werden. Und ich bin auch selber jemand, ich mag es nicht so, über Menschen zu sprechen. Also ich spreche gerne mit Leuten. Und das ist meistens auch eine ganz andere Erfahrung dann. Und das heißt nicht, dass ich deswegen weniger über Geflüchtete weiß, sondern ich habe das Gefühl, ich habe einfach ein anderes Wissen, einen persönlichen Bezug einfach zu den Menschen und zu ihren Geschichten. Und kann dann oft in vielen Situationen oder bei vielen Berichten einfach nicht mehr zustimmen, weil das einfach meistens muss man auch verstehen, dass hinter den ganzen Zahlen und hinter vielen Stereotypen nicht dahinter, sondern danach kommt eine Stimmung, die das erzeugt. Und die ist meistens negativ, fremdenfeindlich und rassistisch. Ja. Und meiner Meinung nach geht es einfach nicht. Ja. Definitiv, und das merken wir auch gerade aktuell wieder ganz stark, wie dann eben rassistische Ressentiments weiterhin geschürt werden, um einerseits Leute wieder abschieben zu können, gar nicht erst ins Land zu lassen und natürlich die schon hier sind, noch weiter zu unterdrücken. Ja. Ja. Dann weiß ich nicht, gibt's dann irgendwie, es ist immer so diese ein bisschen diese, ich kenne das ja selber aus Interviews, so diese Frage, war jetzt da ein Fall dabei, der dich besonders berührt hat? Ich so denke, das sind natürlich alle irgendwie, also es ist immer schwierig, sich da auf eine Person zu beschränken. Aber weiß nicht, ist da was, wo du das Gefühl hast, das hat dich einfach besonders beeindruckt nochmal oder nochmal einen bestimmten Eindruck hinterlassen? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Weiß. Aber nee, ich will sie beantworten. Okay, also wenn nicht, musst du auch nicht. Nee, das ist schon okay. Ein Beispiel kann ich sagen, was mich sehr berührt hat, waren gar keine Geflüchteten, sondern Menschen, die gar nicht fliehen können, weil sie zu arm sind, in Kosovo. Mhm. Und da sind wir in der Nähe von Kline, sind wir ein paar Kilometer über Stock und Stein gefahren, über eine alte Brücke drüber, zu einem Haus von einer kleinen Familie. Und der Sohn, der heute 9 ist, ist behindert, kann nicht sprechen, kann nicht laufen, hat spastische Erkrankungen. Und das liegt daran, dass er mit 9 Monaten Fieber bekommen hat. Mhm. Und dass er nicht behandelt werden konnte. Die haben einfach kein Geld gehabt, um ins Krankenhaus zum einen zu fahren und zum anderen das behandeln zu lassen. Das heißt, Armut verhindert dann auch medizinische Behandlung. Mhm. Ja, und das Kind hat trotzdem mit mir gelacht und die Familie war so dankbar, und hat so eine positive Ausstrahlung gehabt. Die haben noch, ich glaube, es waren, der hat noch 4 Geschwister gehabt und die haben mit mir im Garten gespielt und Verstecken gespielt und die haben so eine Ausstrahlung gehabt. Und die Caritas hat denen geholfen, auch ihr Haus auszubessern. Und ja, das war für mich zum einen eine total schöne Erfahrung, weil mitten in der Katastrophe die Menschen so, weiß ich nicht, dankbar sind. Und zum anderen aber auch zu sehen, okay, krass, das ist ein Land, das wir sicher einstufen, ja, wo quasi so krass die Armut da ist, dass wenn du kein Geld hast, hast du einfach keine Chance. Du wirst zur Not behindert und musst dann mit den Konsequenzen eben leben. Ja, und das Kind braucht auch Tabletten und Medizin. Davon gibt es dann nur die günstigsten Sachen, die es eben zu haben, die zu haben sind im Land. Und dazu kommt halt, dass Kosovo immer noch voll ist mit stationierten Soldaten. Mhm. Bis heute, ja. Sind die Amerikaner da, sind die Italiener da. Es ist einfach krass. Und dieser Widerspruch, der hat mich bewegt. Und halt dann auch in quasi im Einzelfall halt diese Familie, sich damit abgefunden haben, sondern damit richtig toll umgehen. Mhm. Und die würde ich liebend gern nach Deutschland holen. Würde sagen, hey, kommt her. Wenn's und dabei ist natürlich auch die Frage, ob die das überhaupt wollen, aber in dem Fall sieht man, habe ich gesehen, dass Armut Flucht auch verhindert und dass es umso schlimmer ist, wenn du arm bist. Ja, also das, was immer so unter dem Schlagwort Wirtschaftsflüchtlinge dann irgendwie läuft. Ja. Und dann ja, sag ich mal, auch schon irgendwie mal ein bisschen abschätzig behandelt wird, so nach dem Motto, das ist halt kein richtiger Grund. Ja, ne? Klar. Ja. Aber vielleicht kurz zu dem Punkt, wenn du sagst, mit wem bist du denn da dann hingefahren oder mit wem machst du so deine Touren? Wie organisierst du das denn überhaupt? Also ich mache meine Touren eigentlich immer alleine. Mhm. Aber ich suche mir halt, es gibt ja das Internet sorgt dann halt für bestimmte Umstände, die mir es erleichtern halt, wohin zu kommen, hinzufahren. In Kosovo war ich mit jemand, den ich übers Internet kennengelernt hat, der gesagt hat, er sieht mein Projekt und er würde mich gerne mal mitnehmen. Hm. Der hat mich mitgenommen, hat die Fahrt bezahlt und die Unterkunft, da war ich in einem Kinderheim. Nach Sizilien bin ich gefahren mit den Leuten von Projekt Seehilfe. Mhm. Das ist eine ganz kleine NGO aus ganz Deutschland, die sich da unten engagieren und ein paar Mal im Jahr runterfahren. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Ihr habt auch gepodcastet, wenn ich mich erinnere. Ja, genau. Das können wir ja auch nochmal verlinken. Dann. Genau. Ja. Lesbos war gar nicht so geplant. Also Lesbos war wirklich eine Freundin von mir kommt aus Ungarn und sie hat gesagt, hey, wenn du nach Ungarn willst, ich habe da Leute, ich kenne welche und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte auf die Balkanroute, also fange ich mal in Ungarn an, bin mit dem Bus dorthin gefahren. Sie hatte dort einen Fotografen gekannt, der hat mich bei sich übernachten lassen und dann saß ich halt in Ungarn und Ungarn ist halt, da hast du 2000 Geflüchtete, mehr werden nicht reingelassen und von den 2000 sitzen 1000 im Gefängnis, sie kommen aus Serbien und Serbien sagt, wir nehmen sie nicht mehr zurück. So, ins Gefängnis kam ich nicht, außer ich hätte eine Straftat begangen wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich hier? Und am selben Abend habe ich deine Frau kennengelernt, die gesagt hat, sie fährt nächsten Morgen nach Lesbos. Hab ich gesagt, nimmst du mich mit? Und dann hat sie gesagt, ja. Dann bin ich nach Lesbos gefahren. Also sie ist als Helferin dahin gefahren. Genau, ja. Und ich bin dann dort geblieben für eine Woche und bin dann mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Mhm. Ja. So bin ich dahin gekommen. Und auch Berlin, ja, habe ich gesagt, ist mir wichtig. Das Thema ist immer wieder da. Das war eins von den Themen, die mich interessiert hat. Ich will wissen, wie es hier ist. Hm. Nicht nur, weil es immer wieder in Medien ist, sondern weil ich auch mal in Deutschland bleiben will. Und ja, jetzt bin ich hier. Hm. Ja, es ist ja am Ende auch ein anhaltender Prozess. Also ich glaube, es ist für viele auch erstmal wichtig zu verstehen, dass jetzt nicht mit dem, was besonders im Sommer so an medialer Aufmerksamkeit hochgekocht ist, dass das dann so abgeschlossen ist. Also ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, aber mich würde zum Beispiel interessieren, hast du das Gefühl, dass jetzt, sag ich mal, wo diese konzentrieren auf, wie können wir Geflüchtete unterstützen, wie können wir die Situation verbessern? Hast du das Gefühl, das ist konstant noch da oder hat das jetzt abgenommen? Also ist das jetzt, also ich glaube, die Situation jetzt gerade über auch die Feiertage zum Beispiel in Berlin, das hat sich dann schon nochmal verändert. Also nicht zuletzt, weil jetzt auch nochmal die Temperaturen sich verändert haben und dergleichen. Ja. Also. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich weiß nur, dass halt, ich habe das im Sommer mitbekommen, so am Rande, weil ich viel unterwegs war und hatte mir dann jetzt im Winter überlegt, wo fährst du hin? Und da war mir klar, auch im Gespräch mit anderen, wenn ich hierher komme, kann das sein, dass es nicht mehr das große Chaos ist, in Anführungszeichen. Ne? Ich habe dann mal gesagt, ich will aber trotzdem hin, weil das ist wichtig, das auch im Auge zu behalten. Und ich möchte vor allem nicht immer, ich möchte nicht dorthin, wo quasi die große Aufmerksamkeit sowieso schon ist. Weiß nicht warum, aber ich möchte den Scheinwerfer lieber so auf die anderen richten, die nicht so viel. Genau, und ich will auch, mich interessiert auch, okay, was ist mir denn jetzt persönlich wichtig? Ja. Das kann mal zusammenkommen mit dem medialen Interesse, aber naja. Ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen auf Lesbos gemacht, wenn halt zu viele Fotojournalistinnen und Journalisten vor Ort sind, die dann im Weg stehen, wenn Leute aus dem Boot. Das habe ich mich halt auch gefragt. Also wie machst du das für dich persönlich so? Trennst du das sehr strikt, dass du dokumentierst oder legst du dann auch die Kamera beiseite und packst mit an? Oder wie genau machst du das? Also erstmal bin ich dort nicht als Professioneller, sondern ich bin dort als Mensch. Das ist mir das Wichtigste von allem eigentlich. Und das bedeutet rückwirkend auch, dass ich in Situationen, wo ich nicht noch das 100.000. Foto machen muss, einfach auch die Kamera weglege und was tue. Ja. Also heißt es, in Lesbos einen Strand aufzuräumen oder Menschen aus dem Boot zu helfen. Mir ist eins ist klar, meine Hauptaufgabe ist das Dokumentieren. Und da muss ich manchmal auch sehr konsequent bleiben, weil ich kann schlecht beides machen. Ja. Aber es gibt definitiv Situationen, wo das mir egal ist. Ich habe das Glück, dass ich nicht für eine Zeitschrift oder eine Zeitung arbeite, deswegen habe ich keinen Druck. Und deswegen bin ich jetzt auch hier zum Beispiel eine Woche und nicht zwei Tage, weil ich mir da Zeit lassen will, um das Ganze zu beobachten. Und dann habe ich auch die Zeit, mal zu helfen und was zu tun, wenn es denn geht. Ja. Ne? Also hier so ist es nicht möglich. Auf Lesbos, da hätte ich auch die ganze Woche ohne Kamera verbringen können. Und vor allem ist es mir halt auch wichtig. Wieso ist es hier nicht möglich, sagst du? Tja, weil ich habe keine Ahnung, ich nehme an, dass das erstens bin ich hier, ich bin hier nicht so mit den Helferstrukturen und Helferinnenstrukturen bekannt. Und dazu kommt, dass die Präsenz von Security und Polizei so groß ist, dass ich in manche Zelte zum Beispiel gar nicht reingelassen werde. Mhm. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, was passieren würde, wenn ich da jetzt eine Kiste Bananen reintragen würde zum Beispiel. Ja. Deswegen halte ich mich da zurück, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier einfach helfen könnte, wenn ich wollte. Ja? Ja. Weil selbst von dem, was ich mitbekommen habe, ist, dass selbst Helferinnen hier gar nicht helfen können, streckenweise, dass einfach Hilfe untersagt wird. Und das ist zum Beispiel auch an der Grenze Serbien, nee Quatsch, auf der ganzen Balkanroute ist es oft so, dass halt an den Grenzen halt einfach die Polizeipräsenz so groß ist und die so restriktiv sind, dass gar nicht mal Helfer und Helferinnen rein dürfen. Das ist scheiße, sagen wir es mal so. Ja. Deswegen, wenn ich kann, dann helfe ich auch mal. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, ich will nicht helfen. Also darum geht's gar nicht, sondern es geht einfach um meine Rolle. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und das ist wichtig zu definieren, weil in dem ganzen Chaos habe ich das schon erlebt, dass ich vergessen habe, warum ich eigentlich da bin, weil das Leid so heftig ist, dass es mein ganzes Weltbild durcheinander geworfen hat. Und dann ist es wichtig, so klar zu sein, was ist meine Rolle und was ist nicht meine Rolle. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Also auch mal zu gucken, welche Strukturen gibt's vor Ort schon und sich dann eher da zu integrieren, anstatt quasi einzelkämpferisch zu sagen, hier, ich mache jetzt XYZ. Das gibt's viel zu oft. Also gerade auf Lesbos. Also was dann gut gemeint ist, aber leider eher wahrscheinlich nur in noch mehr chaotischen Zuständen mündet. Ja, natürlich. Klar, weil es gibt halt Leute, die sind halt einfach schon Wochen vor Ort, kennen sich aus, haben sich schon durchgeschlagen, haben die einzelnen Fights schon gehabt und nicht da auftauchen, meint zu wissen, wie es funktioniert, dann schaffe ich mir nur Feinde und das bringt auch nichts. Also das ist, also da gibt's auch sehr große Unterschiede, wenn du zum Beispiel nach Sizilien fährst. Dort wirst du, da ist es gut, wenn du sofort irgendwas machst, weil es niemand gibt, der was tut oder die was tun. Es gibt, ist einfach nichts da. Krass. Also selbst zivilgesellschaftlich ist es furchtbar schwierig dort. Okay. Da ist quasi jede Hilfe super. Machst du das auf Lesbos, kriegst du Stress, weil es da 77 NGOs an einem Strand gibt. Wow. Ja. Und das ist halt, das ist definitiv, also das, was in Lesbos zu viel ist, ist halt in Sizilien oder auf anderen Inseln, die weniger bekannt sind, zu wenig da. Ne? Und selbst die, also diejenigen, die da schon länger dort sind, das sind meistens die Anarchisten auf Lesbos, die sagen schon, hey, es ist zu viel. Kümmert euch um die anderen Inseln. Es ist schön, dass ihr da seid und manchmal ist es auch hilfreich, aber also nicht alle müssen dorthin. So gut verteilt, wie es eigentlich sein könnte. Naja, Lesbos ist halt dadurch, dass dieser Alaa Kurdi, das kleine Kind, gestorben ist. Von dieses Foto kennen wir alle. Ja. Dadurch ist halt da unten quasi die, weiß ich gar nicht, das Medienaufkommen explodiert und dementsprechend auch viele NGOs sich gegründet haben erst, um dorthin zu gehen. Und das ist teilweise nicht so geil, weil die kommen dann halt mit ihrem Logo, mit ihrem Pullis und Logo drauf und versuchen halt irgendwie zu helfen, müssen aber auch die ganze Zeit Fotos von sich selbst machen, um halt quasi überall zu posten, wie toll das ist und um Spenden zu bitten und so weiter. Und dann gibt's halt Leute, die erkennst du gar nicht. Die laufen rum wie du nicht. Ja. Und da merkst du gar nicht, also das ist halt, also ich habe am Schluss von meinem Lesbos-Aufenthalt habe ich die Freundin vom Hauptkoordinator kennengelernt und ich saß mit ihr am Tisch und habe gesagt, wie kann denn das sein, dass ich dich jetzt erst kennenlerne? Du bist doch die ganze Zeit da. Und sie hat gemeint, ja, wir haben halt da eine Station, das sind halt Auffangzelte, da wird gekocht und ich bin halt im Kinderzelt. Und ich habe so gedacht, oh, krass. Also und die machen das schon lange und die haben auch mit dem Bürgermeister dort schon sich angelegt und dafür gekämpft, dass sie überhaupt bleiben dürfen. Und so komplex ist die ganze Geschichte. Und dementsprechend, gerade was, wenn du von Helferinnen und Helfern sprichst, ist es ja schon für mich auch wichtig, die kennenzulernen. Und auch mit denen zu reden und auch zu wissen, okay, warum bist du hier? Eigentlich das Gleiche wie mit dir, wie mit allen Menschen, ja, stimmt, die ich kenne, ist zu wissen, okay, wer bist du? Mit wem spreche ich da? Was ist deine Motivation? Ja. Genauso mit den Geflüchteten auch, sind alles Menschen. Und so möchte ich auch, wenn dort Menschen sind, die sich einsetzen über Monate, will ich wissen, sag mal, wie finanzierst du dich? Wie geht's dir dabei? Wie gehst du mit deinem Stress, mit deiner Trauer um? Wie macht ihr das? Und so versuche ich das halt, egal wo ich bin, zu tun, wenn es möglich ist und wenn die Zeit dafür ist, die Leute kennenzulernen. Ja, da hast du ja, glaube ich, auch auf Lesbos einen Arzt ein bisschen begleitet, genau. Ne? Ja, so ein Notfallarzt, ja. Ja, erzähl mal ein bisschen davon. Also mir hast du schon in Karlsruhe davon ein bisschen erzählt, aber ich fand das auch... ich war da, ich glaube, 2 Tage am ersten Tag kam gar kein Boot an, am zweiten Tag kam im halben Stundentakt ständig Boote an mit Geflüchteten. Und abends, es war schon dunkel, stand ich neben einem Mann, der für mich einen kompetenten Eindruck gemacht hat. Und ich habe ihn angesprochen, gefragt, wer er ist. Und er hat gesagt, sein Name ist Jean und er ist ein EMT. Und da habe ich gemeint, was ist denn das? Und das ist ein... Notfallarzt. Mhm. Das heißt, er ist vom Beruf jemand, der, wenn irgendwo ein Autounfall ist, quasi mit Verletzten oder Toten, dann ist er der Erste vor Ort. Und ich habe dann gedacht, oh krass, das ist ziemlich geil, dass du da bist, weil das ist tatsächlich wichtig. Und er hat mir auch gesagt, wenn hier Leute ankommen, die nicht mehr atmen, die stark bluten, die in Ohnmacht fallen, was weiß ich was, die heftigen Sachen, dafür ist er zuständig. Und er war auch erst am zweiten Tag da quasi. Und ich habe ihm gesagt, darf ich heute dein Schatten sein? Mhm. Darf ich bei dir sein? Und er hat gemeint, kein Problem. Und ich habe gesagt, du, aber ich möchte dich nicht ablenken. Er meinte, nee, du wirst nicht mal, in meiner Welt wirst du nicht sein. Ich mach einfach. Und das war wirklich krass, weil der macht es halt schon 10 Jahre und ich hatte das Gefühl, okay, auch er fügt sich in die Strukturen ein. Er hat eine Bezugsperson gehabt, ein älterer Herr, der quasi angewiesen hat, wer macht was. Es ist auch so, dass wenn halt quasi Menschen aus dem Boot rauskommen, dann wird ihnen meistens aus dem Boot rausgeholfen, weil wenn sie rausspringen, verletzen sie sich meistens wegen den Steinen halt quasi. Wofür dann Gene eigentlich wieder da ist, ne? Aber dann wird quasi, die Menschen werden quasi, wird ihnen rausgeholfen. Manche Frauen fallen sofort in Ohnmacht, wenn sie auf griechischem Boden sind. Und das ist, wenn da niemand steht, saugefährlich. Und dann wird eine Triage gemacht. Das heißt, es wird kurz geguckt, wie ist der Zustand der Person. Und dann wird die Person entweder in die rote oder in die grüne Zone geleitet. Die grüne Zone ist alles okay, erstmal trinken, essen, aufwärmen. Mhm. Die rote Zone ist nichts okay. Mhm. Eben eine Person, die nicht laufen kann, zu stark unterkühlt ist, sich was gebrochen hat, Verletzungen hat, blutet, nicht mehr atmet, rote Zone. Und er war an der roten Zone quasi. Mhm. Ja. Und es war für mich total interessant, gar nicht den Blick auf die Geflüchteten selber zu lenken, sondern den Blick auf ihn zu lenken und dadurch mitzubekommen, wie es den Geflüchteten geht. Mhm. Und er konnte ein bisschen Arabisch, hat sehr entschlossen und klar kommuniziert und gehandelt. Er hat auch anderen Leuten gesagt, was sie tun sollen. Er hat ich glaube, das musste dem Job auch genau, können. Damit einfach, hat er auch kein Problem. Und er hat auch gesagt, wenn er nichts zu sagen hat, hält er die Klappe. Mhm. Und wenn er nicht weiß, was er tun soll, bleibt er stehen und wartet. Und gutes Motto eigentlich. Ja, und das war für mich halt, er hat für mich einfach auch Sicherheit ausgestrahlt in diesem Chaos quasi. Und an den habe ich mich quasi, so ein bisschen an ihm habe ich mich orientiert. Und das Krasse war halt, dass er immer aktiv war. Hm. Also wenn es nichts zu tun gab, hat er den Strand aufgeräumt. Am Strand gibt es zum Beispiel einen Bus, der in eine Klinik umgewandelt wurde. Er hat am Tag davor, hat er diesem Bus ein Holzdach gebaut, damit die Leute, die davor warten, nicht nass werden, hat Betten gebaut für diejenigen, die sich erstmal hinlegen müssen, hat einen Babytisch gebaut, einen Wickeltisch, selber. Wow. Ja, mit der Unterstützung, aber die haben ihm gesagt, hey, er hat irgendwie dir erfahren, dass das jetzt mal gemacht werden muss. Und er hat gesagt, wo ist das Problem? Mach ich einfach. Ja. Und hat halt das gemacht und war immer aktiv. Da die ganze Zeit hat er was gemacht. Und das Krasse war halt, er hat auf mich nachhaltig Einfluss gehabt, einfach deswegen, weil er so diesen Trieb hatte, das hat er immer wieder gesagt, let's make this world a better place. Auch ein gutes Motto. Auch ein gutes Motto. Ja, aber das war für ihn so dieses... Ja, der Antrieb. Der Antrieb und das war ständig präsent. Er hat auch gesagt, ich bin nicht da, um rumzusitzen. Ich bin nicht nach Lesbos gekommen, um Geld zu sparen. Ich bin dazu da, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und meistens auch, wenn es längere Diskussionen gab zwischen Teams, hat er gesagt, ich bin raus. Lass uns an den Strand gehen. Also, und das mag manchem vielleicht so ein bisschen plump vorkommen, vielleicht auch so ein bisschen machohaft. Das Krasse war aber, dass er ständig aktiv war, dass er ständig geholfen hat. Und nachts um 2 nach einem Bier mit mir, nachdem ich ihn interviewt habe, hat er mitbekommen, dass irgendwo eine Party ist und ist halt noch Party, ist noch tanzen gegangen. Ich habe gesagt, ey, ich bin raus. Und am nächsten Morgen um 8, 9 stand er halt wieder am Strand. Ja. Und Ja, ich habe gedacht, wow. Und das ist halt, also das für mich, also das sind Menschen, die sind einfach Gold wert. Und da war ich tatsächlich froh, ihn kennengelernt zu haben. Und ich habe ihm auch hinterher noch zigmal geschrieben, dass er mein Held ist und dass er für mich ein Vorbild ist. Und der Typ ist halt 57, ja. Also es und hat eigentlich quasi, hat sich verhalten wie ein 37-Jähriger, also von der körperlichen Kondition, von dem, was er gemacht hat. Auch von dem, wie schnell er war, auch wie liebevoll er mit den Menschen, mit den Frauen umgegangen ist. Wie, also, das weiß ich nicht. Also, ja, hat mich total geflasht. Ja. Cool. Genau. Ja, ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, immer noch was wenig thematisiert wird. So, wie wirkt sich das Ganze auch nochmal auf die Leute aus, die da jetzt wirklich erste Hilfe halt leisten auf mehreren Ebenen. Ne? Also, ja, ja. Zumal ja sich gerade noch sehr stark auf all die ehrenamtliche Unterstützung verlassen wird und das tatsächliche Implementieren von Strukturen, die jetzt dann zum Beispiel eben staatlicherseits zum Beispiel wirken können, einfach noch viel zu langsam verläuft. Ja. Oder also, gar nicht läuft. Oder gar nicht, genau. Also ja. Ich meine, Lageso, ich meine, alle, als der Allert dann gegangen ist, alle gedacht so, ja, jetzt wird's besser, aber ich weiß nicht, besser geworden ist es nicht wirklich, oder? Ja. Also, gut, ich habe den Vergleich nicht, ich bin ja jetzt zum ersten Mal da. Nee, aber was ich jetzt sehe, ist, also es sind immer noch menschenunwürdige Zustände. Ja. So, also. Und halt, also es ist. Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Ich habe das schon mal probiert, den Artikel zu pressen. Das ist saumäßig schwierig. Aber wenn du in also wenn du in Lesbos zum Beispiel am Strand stehst, da kommen Menschen aus dem Boot raus. Und es ist eine Sache, darüber zu sprechen. Das andere ist, wenn du dann da bist, hat es so eine Präsenz und so eine Direktheit. Du hörst das. Es ist Menschen weinen, Menschen schreien, Menschen lachen, fallen sich in die Arme, fallen dir in die Arme, du spürst es, du riechst es. Es ist aber einmal total präsent. Ja, und es ist egal, wo ich bin. Das ist so, das ist, wie soll man es denn sagen, das hat diese Direktheit, die ich auch suche und die ich auch will, weil ich will die Erfahrung machen, weil ich nicht immer nur über die Menschen sprechen will, sondern ich will mit den Menschen sprechen. Und so ist es halt hier genau das Gleiche am Lageso. Das ist halt, ich habe viel gelesen drüber, und habt immer wieder davon gehört und dann stehe ich in diesem Gebäudekomplex mittendrin und es passiert vor meinen Augen, ja, und das ist ganz schwer in Worte zu fassen, weil du siehst die Sachen oder nicht, sage immer du, ich sehe die Sachen und kann in dem Moment gar nicht reflektieren, was das eigentlich bedeutet. Also jemand liegt auf dem Boden in einem Zelt, auf so einem Metallboden, versucht zu schlafen, während andere irgendwas zu essen bekommen. Draußen ist es klirrend kalt, andere Zelte sind überhaupt nicht beheizt, Kinder weinen und es passiert alles gleichzeitig, ja. Und es ist dann, das eine ist zu wissen, das ist jetzt menschenunwürdig, in Anführungszeichen. Das andere ist aber, ja, da sitzt jetzt jemand und erfriert. Ja, also es ist halt kein Thema mehr, über das ich jetzt sprechen kann, sondern mir fehlen dann oft die Worte, weil ich manchmal, wie soll man es denn sagen, gleichzeitig bin ich natürlich da, um das zu dokumentieren und aufmerksam zu sein, aber es macht was mit mir. Und es ist, also es ist nicht nur menschenunwürdig, sondern es verletzt die Menschen. Nicht nur in ihrer Würde, sondern körperlich, in allem. Also es ist einfach das ist ganz schwer zu formulieren. Vor allem jetzt gestern Vormittag war ich dann in einem Wartezelt. Und dieses Zelt ist im Vergleich zu den anderen Zelten, in dem vielleicht, weiß ich nicht, 1000 Leute rein können, relativ klein, da kriegst du vielleicht 200 rein. Und in diesem Zelt, das Wartezelt, warten gefühlte 100, 150 Menschen. Aber die stehen nicht da rum und warten, sondern die drängen alle nach vorne. Mhm. Und es ist eine sehr dichte Atmosphäre da drin. Und es ist nur warm, weil diese Menschen da drin sind. Nicht, weil es beheizt wird. So. Und dann habe ich mit Menschen, hab Leute angesprochen, sie gefragt, ich bin einfach reingegangen, hab die Kamera weggesteckt, weil ich nicht wusste, wie reagieren die Securities, bin reingegangen, hab einfach mal, und das Witzige ist, dieses Zelt wird überall deklariert als das Familienzelt, also siehst überall Schilder mit einer Familie drauf, Zelt 5, gehst du in dieses Zelt 5, sind keine Familien drin. Mhm. Es ist total strange. Okay. Das Gegenteil ist der Fall, Männer und Frauen müssen getrennt voneinander warten im selben Zelt, ist durch ein Gitter abgesperrt in der Mitte. Okay. Ich weiß nicht, was da läuft, und es ist auf jeden Fall sehr fragwürdig. Ja. Ich als Mann halte mich Frauen gegenüber eher zurück, einfach aus kulturellen Gründen, weil ich nicht weiß, was löst es bei einer Frau aus. Manche, also wenn du zum Beispiel einer Ägypterin die Hand gibst, kommt keine Hand zurück als Mann. Und ist auch okay, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Deswegen halte ich mich erstmal an die Männer. Das ist gar nicht sexistisch, sondern ist einfach nur vielleicht einfach einfacher. Und dann kann sich auch weiteres entwickeln. Jedenfalls habe ich 3 Männer angesprochen, mit denen geredet und gefragt, hey, wie geht's euch? Und die standen halt schon eine Weile da drin. Und einer hat gemeint, meine Füße sind kalt. Und ich hab mit denen gesprochen, habe ihnen auch gesagt, dass es mir leid tut. Und dann stand ich halt in diesem Zelt. Und während ich mit denen spreche, bewegt sich diese Gruppe überhaupt nicht. Ne? Also da geht nichts vorwärts und nichts zurück. Und die stehen da und warten. Und sie sagen, das ist nicht das erste Mal, dass wir erwarten. Das ist das 4., 5. Mal. Und als ich dann wieder in der Wohnung, wo ich übernachten darf, angekommen bin, ist mir klar geworden, Moment mal, wenn du da jetzt, sagen wir mal, und am Abend davor haben schon welche gewartet, also sie haben 12, 13, 14 Stunden gewartet. Stell dir vor, du bist da ganz vorne und du wirst von hinten gedrückt die ganze Zeit und dann merkst du, ich muss auf Toilette. Ja. Ich habe Durst, ich habe Hunger und mein rechtes Bein tut weh. Und vielleicht spüre ich mein Ohr nicht mehr. Ja. Meinst du, also was würde ich tun? Würde ich da aussteigen? Kann ich überhaupt noch aussteigen? Bin ich dazu noch psychisch in der Lage, das alles überhaupt korrekt einzuschätzen, mich selber zu spüren? Was mache ich denn dann? Wenn ich da dann rausgehe, weiß ich ganz genau, ich muss die ganze Scheiße nochmal durchmachen. Und das ist sowas, und ich stehe da in diesem Zelt und ich sehe das alles und und ich bin hier im Lage so in Berlin. Ja, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Mich verwirrt es, mich macht es total kirre. Also weil ich kann es nicht einordnen, ich frage mich, also ich habe mich auch zwischendurch gefragt, ist es gewollt? Es ist ein Teil der Abschottungspolitik, um auch in die entsprechenden Länder das Signal zu senden, kommt lieber nicht, weil ihr müsst ihr frieren und müsst lange warten. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich rational nachzuvollziehen, was da so passiert. Aber vielleicht nochmal tatsächlich zurück zu diesem Aspekt, nicht einfach nur über Geflüchtete sprechen, sondern sie auch sprechen lassen. Ja. Hast ja auch eben, wie du so schon sagtest, in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe dann einige kennengelernt und ja teilweise auch nochmal mehr begleitet. Also ich kann es ja davon nochmal ein bisschen erzählen, sozusagen, wie das auch nochmal für viele weitergeht nach dem Zeitpunkt. Ja. Genau. Im System jetzt drin sein und was das dann eigentlich so bedeutet. Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die Favor, die habe ich aber gar nicht in der Erstaufnahmestelle kennengelernt, sondern eine Freundin von mir hat gesagt, hör zu, ich war gerade im Krankenhaus, weil ich bekomme bald mein Kind und ich habe eine Frau kennengelernt, die ist Geflüchtete, die hat vor 11 Tagen ihr Kind bekommen und willst du sie kennenlernen? Ich habe gesagt, natürlich. Gerne, wenn sie bereit ist dazu, bitte check das ab. Ja, hab sie besucht sie ist, ich glaube aus Gambia. Ich hoffe, ich irre mich nicht im Land, aber ich glaube, es ist Gambia. Und sie hatte gerade vor 11 Tagen ihr kleines Baby bekommen und hatte die ganze Zeit Angst, wieder zurück in die Erstaufnahmestelle zu müssen, weil dort die Hygiene eine Katastrophe ist, weil sie in einem kleinen Zimmer mit mit einer anderen Frau noch zusammen ist, weil es sehr laut ist und so weiter und so fort. Mhm. Also für eine Frau mit Kind nicht optimal. Ja. Und sie war nur so lange im Krankenhaus, 11 Tage. So klein, ja. Ja, genau, neugeboren ist, ne? Ja. Und sie war nur so lange im Krankenhaus überhaupt, weil ihr Baby, die Cleopatra, was übrigens ein super geiler Name ist, wie Favor auch, nicht ganz fit war. Okay. Und dann habe ich schon gedacht, okay, hoffentlich muss sie nicht zurück. Und wir hatten dann auch mit den Schwestern gesprochen und naja. Und da hieß es dann, vielleicht kommt sie in ein Frauenhaus oder irgendwie sowas. Letzten Endes habe ich dann ein paar Tage später erfahren, Favor ist wieder zurück in der Landeserstaufnahmestelle. Mhm. Dann habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Also genau das, was sie befürchtet hat. Genau, sie musste wieder zurück. Und ich habe sie dann dort besucht und habe gedacht, das ist ein Zimmer, das ist, ich weiß nicht wie groß, 5 Quadratmeter, da drin sind 2 Doppelbetten, die Hälfte vom Raum einnehmen. Mhm. Und glücklicherweise hat die Freundin von mir dann einen Haufen Zeug dann organisiert für sie. Wir haben auch ein bisschen Babyklamotten gespendet und Kram, das habe ich dann dorthin gebracht und habe sie dort besucht. Und was willst du machen? Also da drin stinkt's. Ich war auf den Frauen- und Herrentoiletten. Auf den Herrentoiletten hätte ich mich fast übergeben, weil es einfach so ekelhaft ist. Und es ist laut. Die oft können sie nachts nicht schlafen. Und ich meine, letzten Endes habe ich sie dann immer mal besucht. Dann war sie einmal bei uns zu Hause. Meine Tochter hat sich direkt in die Cleopatra verliebt. Und als wir dann sie zurückgefahren haben, habe ich dann meine Tochter mitgenommen, damit meine Tochter das sieht. Und meine Tochter hat hinterher ganz viele Fragen gehabt. Und hat gesagt, warum ist das Zimmer so klein? Und nur mal kurz, wie alt ist nochmal deine Tochter? 6 Jahre alt, genau. Ja. Und bin dann ab und zu mit ihr in Kontakt geblieben und habe sie dann auch mal besucht, bin mit ihr einkaufen gegangen und naja, aber trotzdem weißt du halt, okay, du lässt diese Person in diesem scheiß System zurück. Ja. Und das ist schon übel, also weil, Und dann habe ich, zwischendurch war ich unterwegs und habe dann 2 Monate später mitbekommen, dass Favor verlegt wurde. Ja. Und zwar nach Stuttgart in eine Basketballhalle, in der 100, 200 Leute drin sind. Also wo es nicht mal Zimmer gibt dann? Nee, kein Zimmer. Und sie hat am Abend davor Bescheid gekriegt. Oh Gott. Jetzt überleg dir das mal. Ja. Du hast ja, und da gibt's niemand, keine Person, die dich hinbringt oder sowas, sondern da musst du selber hin. Kriegst irgendwie, was weiß ich, einen Fahrschein, ja. Fertig. Wenn du das nicht machst, dann... Das geht nicht. Ja. Und das ist halt das Problem, weil dann du, also als alleinstehende Person, es ist heavy, aber mit Kind hast du halt einen Haufen Zeug, dass du alleine gar nie, das schaffst du gar nicht, ja. Das geht gar nicht. Und dann halt im Hauruck-Verfahren und dann in eine schlechtere Situation. Sie ist immer noch da. Ich schreibe mit ihr öfter über WhatsApp und sie sagt, sie ist okay, aber die Situation ist schlechter als vorher. Ja. Und das ist halt. Das ist ja auch nicht absehbar, wann sie da jetzt rauskommt oder wirklich meine eigene Wohnung oder sowas kriegt. Und sie hat stellenweise monatelang kein Geld gesehen. Ja. Überleg das mal. Und das ist schon, also, das ist ein Scheißsystem. Ja. Das ist einfach nur ein Scheißsystem. Und in dem Fall halt feindlich auf so vielen Ebenen, da wirst du nicht fertig. Also junge Mutter mit neugeborenem Kind spricht ein bisschen Englisch, kennt sonst gar nichts, kommt hierher, weil sie schwanger kommt sie her. Also sie ist schwanger geflüchtet auch. Ja. Wow. Hat hier ihr Kind bekommen. Das ist einfach, das geht gar nicht. Wann siehst du in den Medien mal sowas? Nie. Never ever. Nie. Wenn, dann geht's um irgendwelche, keine Ahnung was. Rechtsgeschichten müssen wir, wann ist die Obergrenze? Und so weiter, ne? Also der ganze Driss, der mich einfach nervt. Und das ist halt, das ist so einfach, darüber zu reden. Das ist so leicht. Aber Aber für mich ist es halt was total anderes, dann in die Lebensrealität solcher Menschen irgendwie einzusteigen, zu versuchen, es zu verstehen, zuzuhören und irgendwie auch sensibel dafür zu sein. Und bist du denn eigentlich noch mit vielen von ihnen in Kontakt? Also wenn du sagst, jetzt mit Favor schreibst du über WhatsApp oder? Mit manchen ja immer wieder. Also in zum Beispiel auf Sizilien habe ich einen Obdachlosen kennengelernt, der kein Asyl bekommen hat. Wenn du in Italien ankommst und kein Asyl bekommst, dann wirst du, also die können nicht abschieben, sie schieben auch nicht ab, sondern du hast 7 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Okay. Also ein großer Witz, weil das geht einfach nicht. Heißt, die Menschen sind nach diesen 7 Tagen illegale Einwanderer, haben kein Recht auf nichts, haben keinen Status, keine Identität, gar nichts und landen auf der Straße. So. Und den haben wir also mit Projekt Seehilfe kennengelernt und der darf nicht zu seiner Frau, die schwanger ist oder jetzt schon ihr Kind bekommen hat, weil sie schwanger ist, kurzzeitig Asyl bekommen hat und er halt nicht. Er darf sie nicht mehr besuchen. Ich habe mit der... Also weil sie diesen Status hat, ja, genau. Und er nicht? Genau. Ja. Wow. Ich habe mit der Heimleiterin telefoniert. Die hat gesagt, nö, der kommt mir nicht rein. Unfassbar. Und mit ihm habe ich halt, mit ihm habe ich noch Kontakt, weil wir versucht haben, ihm ein bisschen zu helfen. Und wo dann wirklich auch Familien auseinandergerissen werden, ja, dadurch dann nochmal. Ja, ja, klar. Und er schickt mir dann halt so Sachen wie frohes neues Jahr, alles Gute, wie geht's dir mit deiner Familie, fragt er mich, weißt du? Und ich könnte manchmal lachen und heulen gleichzeitig. Naja, das verstehe. Weil ich so denke, was und das ist halt das Problem. Wir konnten in der Situation auch hinterher nichts machen und viele stellt und das ist halt so eine Person ist dann gefangen in dieser Situation, sich selber. Weiß ich nicht, wo ist da noch Hoffnung, überhaupt zu existieren? Auf der Straße, ja? Also auf dem nackten Boden. Also manche Geflüchtete, also einer hat mir erzählt, er schläft nicht auf dem Boden, weil halt nachts auch Katzen und Hunde rumlaufen. Er sitzt. Der legt sich nicht auf den Boden. Boah, ey. Ja, und das ist halt. Kann ich echt nicht vorstellen. Ja. Und es ist halt da halt in Kontakt zu sein mit den Leuten ist manchmal schön, aber auch so abstrakt wieder. Weil dann du sitzt halt am iPhone, kriegst eine Nachricht, bling, Happy New Year 2016. und du weißt eigentlich, wie und ich krieg tausende solche Nachrichten, aber ja. Dann kommt's halt von einem Geflüchteten und du denkst, Scheiße. Wie geht's dir? Mittlerweile hat er Unterschlupf gefunden, zumindest zum Übernachten, glaube ich, in der Kirche. Wobei ich mir sicher bin, dass sich eine Kirche dadurch auch strafbar macht. Aber das sind halt so Sachen, ja. So gut ich kann, bleibe ich in Kontakt. Manchmal nehme ich mich auch ein bisschen zurück, wenn es mich zu stark belastet, wenn ich einfach merke, ich kann nicht mehr, das gibt's bei mir auch, dann mache ich Pausen. Das bringt nichts. Wenn ich dann im Arsch bin, dann kann ich auch niemandem mehr helfen. Ja, sich selber immer wieder zurückzuziehen für Selfcare ist schwierig, aber notwendig. Ne, sonst geht's nicht weiter. Sonst geht's nicht weiter, ja. Ja, und also das ist auch so eine quasi eine offene Frage, die du vorhin auch schon mal angesprochen hast. Wie geht's den Menschen, die helfen? Ja. Was passiert mit denen? Und also ich habe noch nichts gehört oder gesehen, was da annähernd irgendwie was mit Care zu tun hat. Also sagen wir es mal so, der Regierung ist es scheißegal, eher so rum. Und dann kriegt man am Jahresende höchstens in der Neujahrsansprache von der Kanzlerin ein Danke. Aber das will niemand hören, sondern das bringt auch niemand was. Es ist einfach nur, okay, wie geht ihr mit Geflüchteten um und wie geht ihr mit uns um? Und es ist schon echt krass. Und ich bin mir sicher, dass da Menschen definitiv auch krank dabei werden, die helfen. Mit Sicherheit, ja. Also einfach, weil sie das nicht verdauen können, weil das zu viele Fragen aufwirbelt, weil das erstmal dein ganzes Gerüst von wie funktioniert die Welt durcheinander wirft. Mir ging es auch so auf Lesbos am ersten Tag, kam kein Boot an und wir haben gewartet und gewartet und es kam einfach nichts, weil das Wetter schlecht war. Und abends kam dann halt die Nachricht, dass 6 Kinder ertrunken sind. Hm. Und du kannst praktisch darüber gucken. Ja. Die Türkei ist 8 Kilometer weg, du siehst die Berge und du weißt genau, das war nicht weit und das ist jetzt heute hier passiert. Ja. Und ich habe den ganzen Abend geheult, habe meinen besten Freund angerufen und ich wusste einfach nicht weiter. Und ich war so sauer, wütend, und aber das musste sein. Hätte ich da niemand gehabt zum Ausheulen, dann wäre es mir anders ergangen, dann wäre ich den Rest der Woche anders auf dem Bein gestanden. Aber das ist ganz arg wichtig, auch Leute zu haben, die, also vor allem Leute zu haben, die dem Thema nicht kritisch gegenüberstehen. Sondern dann nicht noch dicks diskutieren muss. Ja, aber das ist dann, das ist eine Katastrophe, und ich glaube, das gibt's viel zu oft immer noch. Ja. Aber wenn du halt am Rande bist deiner, was weiß ich, deiner persönlichen Fähigkeiten, dann es ist ganz toll und wichtig, Freundinnen, Freunde, Menschen zu haben, die zuhören, die ich verstehen und die auch ein bisschen abfangen können. Ja, und das ist ganz arg wichtig. Und das gibt's, glaube ich, zu wenig. Insbesondere glaube ich auch, dass psychologische Betreuung super wichtig wäre. Absolut. Gerade vor Ort, dass immer mal wieder Leute vorbeischauen, fragen, wie geht's euch? Gibt's irgendwelche, habt ihr Notfälle? Ja, nicht mal nur Notfälle, also wie du halt sagst, am Ende wirklich wieder das Gefühl, so eingebettet zu sein in ein soziales Netzwerk. Ja. Also. Ja. Ja, zumindest das Gefühl zu haben, es interessiert jemand. Ja. Ja. Ja. Ja, einfach, oder jemand ist 5 Minuten da und hört dir zu, was du gerade erlebt hast. Nur 5 Minuten. Aber es ist halt niemand da. Und meistens ist es so, dass die Menschen, die helfen, sich dann untereinander da durchtragen, miteinander da durchgehen. Das schafft sehr enge Beziehungen in sehr kurzer Zeit. Das glaube ich. Das Problem ist aber nur, dass auch nicht alle, die helfen, immer noch, also wir sehen, oder ich sage jetzt wir, weil ich mich dazu zähle, wir sehen ja die ganze Zeit, was da läuft. Wir fangen ja schon viel ab. Und dann ist es oft, bist du oft gar nicht noch in der Lage, noch das abzufangen, was jemand anderes erlebt hat, weil du selber schon am Kämpfen bist. Und das ist da fehlt es definitiv an allen Ecken und Enden von, also einfach mal so dieses Danke, das kann sich unsere Kanzlerin sparen. Wichtiger wäre, Menschen vor Ort zu haben, die auf dich zugehen, die in die Augen gucken, sagen Danke und dann zuhören. Naja, gut, ich glaube, also wenn sie es nicht sagen würde, wäre auch scheiße. Das stimmt. Aber du hast schon recht, es ist halt nicht genug. Also es muss spürbar einfach sich da was verändern. Ja. Und zwar in eine Richtung, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt hier menschlich geworden. Ja, genau. Ja. Ja, da wird dieses Jahr, denke ich, auch noch viele Veränderungen hoffentlich in positiver Hinsicht mit sich bringen, aber wir müssen auf jeden Fall wach bleiben. Auch was das ganze Thema Rassismus, auch gerade speziell nochmal antimuslimische Hetze angeht. Also weil das ja ganz, ganz eindeutig instrumentalisiert wird mit der aktuellen Stimmung. Ja. Und was mich natürlich da persönlich am meisten ankotzt, ist, wenn dann eben auch gerade feministische Positionen dafür vereinnahmt werden. Also all die Leute, die plötzlich das Problem sexualisierte Gewalt erkennen, wenn sie eben von Männern mit Migrationshintergrund ausgeübt wird, und sonst, wenn ein weißer Bio-Deutscher das macht, ist ihnen das alles pups egal und sie finden sonst was für Entschuldigung dafür, warum jetzt eher das Opfer Schuld hat und nicht der Täter. Ja, ja. Also das ist auch, das ist nochmal ein Thema für sich. Das will ich jetzt nicht am Ende des Podcasts noch mit anreißen. Aber ist natürlich definitiv was, wo wir sehr wach bleiben müssen, gerade mit der aktuellen Stimmung, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, glaube ich, weil es in dem Zusammenhang ganz arg wichtig ist, dass das Ziel von solcher Instrumentalisierung feministische Positionen gar nicht um Frauen geht. Eben, es geht nicht um die Betroffenen. Nee. Das müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen führen. Das ist ja gar nicht das Ziel. Ja. Das Ziel ist, quasi Vorurteile und rassistische Ressentiments zu stärken und darauf zurückzuführen, wo diese Menschen herkommen oder welchen Glauben sie haben, welche Weltanschauung sie haben. Und das ist meiner Meinung nach das, daran erkenne ich das relativ einfach, weil es einfach, die Frage ist immer, okay, wenn ich da jetzt einen Strich unter deine Aussage mache, was kommt denn bei raus? Geht es dir um die Frauen? In den seltensten Fällen. Ich würde sagen, fast nie. Sondern es geht immer nur darum, zu sagen, seht doch, da kommen sie her. Ja, und vor allem, selbst wenn es ihnen um die Frauen geht, geht es ihnen dann nur um weiße Frauen zum Beispiel? Ja, klar. Ne? Natürlich. Klar. Ja. Und also das ist halt, und das ist wieder ein Rassismus in sich. Ja. Warum werden weiße Frauen dann höher gestellt als andere Frauen? Was soll denn das? Das ist wieder Rassismus auf einer anderen Ebene. Ja, ja, natürlich. Also dieses klassische, die weiße Frau muss vor dem bösen Mann mit Migrationshintergrund beschützt werden, weil der ja sowieso alles vergewaltigt. Das ist ja ein ganz, ganz klassisches, rassistisches Bild. Also, und das sehen wir ja auch gerade, ich will nicht sagen, es kommt zurück. Es war ja im Grunde immer da, aber das wird auf jeden Fall gerade wieder stärker bedient als noch vor 2 Jahren vielleicht. Ja, und um da auch mal ein Gegenbeispiel zu nennen, ich habe vor einem Dreivierteljahr einen Menschen aus Gambia kennengelernt. Ich lerne relativ viele aus Gambia kennen, weil es einfach viele hierher kommen. Mhm. Und mit manchen komme ich dann auch ins Gespräch über, hey, möchtest du mal Familie haben oder sowas? Oder Partner, Partnerin. Und es kam sowas von automatisch aus ihm raus mit, nee, das geht nicht. Ich kann keine Partnerin haben. Warum? Weil ich kein Geld habe. Hm. Ich habe gar nicht den Status. Jetzt hier, Partnerin, vergiss es. Ein Muslim betet 5-mal am Tag. Hm. Ja? Für den war das sonnenklar und für seine anderen auch. Das war das Logischste auf der Welt. Und ein gut aussehender, durchtrainierter, weiß nicht, ist total sympathischer Mann. Der trainiert jeden Tag und wenn ich ihn auf seine Muckis anspreche, dann sagt er, ja, it's only water. Auch schön. Ja, okay. Aber das ist halt, und da kann ich dann auch mit dem ein bisschen rumwitzeln, aber in dem Moment, wo dann halt sowas kommt mit, wie sieht's denn aus mit Lebensgestaltung, das ist für die sowas von sonnenklar, das geht überhaupt gar nicht. Und deswegen, das ist, wann siehst du sowas irgendwie in solchen Diskussionen? Ja. Wann wird das überhaupt mal angesprochen? Ist das, dass diese Menschen haben erstmal ein Arbeitsverbot? Ja, sie sind in so einer beschissenen Situation erstmal, dass diese Möglichkeit, sich überhaupt ein eigenes Leben aufzubauen, erstmal gar nicht da ist. Nee. Also auch zu eigenen Bedingungen. Nee, und das ist auch nicht was, wie soll man es denn sagen, was dann irgendwie bedauert wird, sondern abgehakt. Hm. Okay. Ist halt so. Ja. Ist jetzt so, ja. Und wenn ich dann halt so eine Art von Hetze höre, dann denke ich halt, okay, liebe Leute, das habt ihr euch schön zusammengeschustert, eure Kategorie. Aber das funktioniert so nicht und tut mir leid, ich glaube euch nicht. Ja. Ist einfach nicht so. Und naja. Wie ist denn das? Kriegst du eigentlich von den, also zumindest mit den Geflüchteten, mit denen du zu tun hattest, sprichst du dann auch darüber, ob die diese Hetze mitbekommen, was das mit ihnen macht? Ja, ja. Und es ist schon, also das Blöde ist, wie soll man es denn sagen? Mein Eindruck ist, je dunkler die Hautfarbe eines Menschen, umso rassistischer wird diese Person behandelt. Ja. Ich kann es nicht anders zusammenfassen. Mit inklusive, also allem. Also mit auf dem Fahrrad fahren und ich will ein Auto umfahren. So Geschichten. Ja. Also versuchter Mord, einfach mal. Genau. Und viele, also viele Leute machen ja einen Deutschkurs, wenn sie können, wenn sie dürfen. Ja. Und was zur Folge hat, dass sie verstehen, was andere Menschen über sie sagen. Ja, super. Ja. Und du stehst dann und die erzählen mir dann Sachen von wie, ich sitze in der Bahn und die Menschen denken, ich verstehe dich nicht. Und dann ziehen dann über mich her. Und die sagen, ja, ich bin doch nicht dumm. Und was mich total wundert, ist, dass ich immer wieder von Geflüchteten höre, das ist okay. Das nehmen wir. Ihr könnt das machen. Und ich verzeihe euch. Und das ist halt. Mehr Nächstenliebe als bei den meisten, die da so christlich motiviert hetzen. Ja. Ja. Also, und ich glaube, diese Haltung können auch nicht alle aufbringen. Das sind charakterstarke Menschen, die das schaffen, aber das schaffen auch nicht alle. Und ich glaube trotzdem, dass das einfach Spuren hinterlässt. Ja, natürlich. Also das und auf das, jeden Fall. Und ich meine, spätestens dann, wenn du halt körperlich angegangen wirst, wenn dir, je nachdem halt, und das ist halt, also ja, das ist präsent und definitiv ein Problem. Das ist ja wie bei jeder Diskriminierung, da ist das, was psychisch passiert, auch schon eine große Belastung, was körperlich passiert natürlich auch, aber das ist halt, es sind ja eben nicht nur Worte, wenn immer so getan wird, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Ja, ja, klar. Das ist ja eben genau das, was dann auch schon verletzt. Ja, klar, aber das ist halt, sagen wir es mal so, das, was diese Menschen an Rassismus erfahren, ist von meinem Gefühl her die Aussprache von dem rassistischen System, in dem sie stecken. Ja. Ist, du bist schwarz und deswegen XY. Ja. Ja. Oder du trägst ein Kopftuch oder du kannst nicht Deutsch oder was weiß ich, siehst so und so und so aus, benimmst dich so und so, egal was, ne? Ja. Und das wird ja so nie gesagt in unserem Asylsystem. Aber wenn Menschen dann so angegangen wird, kommt das halt zutage. Dann wird das ungeschönt ausgesprochen. Und das ist ja, du kriegst als geflüchtete Person von allen Seiten zu spüren, du bist nicht wie wir und du bist nicht willkommen. Ja. Ah, ich will jetzt gar nicht auf dieser deprimierenden Note enden hier. Aber ja. Irgendwie war ja auch klar, dass das jetzt hier ein dickes Brett ist, was wir bohren. Aber trotzdem vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in deine sehr, sehr wichtige Arbeit. Wir werden mal gucken, dass wir alles verlinken, was es zu verlinken gibt. Ja, und ich weiß auch, dich kann man auch per PayPal zum Beispiel unterstützen. Das werden wir auch nochmal drauf hinweisen, ja, damit du das auch weitermachen kannst und vor allem so schöne Fotos machen kannst. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das alles mal anzuschauen. Und vielleicht enden wir dann doch lieber genau aus dem Grund, dass wir uns jetzt erstmal total runtergebracht haben, mit dem Motto, was wir vorhin schon hatten, let's make the world a better place. Ja. Und machen wir einfach weiter. Ja, es gibt keine Alternative. Eben. Ja. Kopf ins Anstecken ist nicht. Genau. Dann, ja, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und danke, dass wir hören uns dann in der nächsten Folge Kleiner Cast wahrscheinlich wieder. Ja. Bis dahin, tschüss. Tschüss.